Und dies sind die Angehörigen der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, heraufzogen und nach Jerusalem in Juda, ein jeder in seine Stadt, heimkehrten, die mit Zerubabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelja, Mardochai, Bilsan, Mispar, Bigewai, Reum und Bana kamen. Die Zahl der Männer des Volkes Israel betrug, die Nachkommen Pareus, 2172. Die Nachkommen Sephatjas, 372. Die Nachkommen Aras, 775. Die Nachkommen Pahat Moabs, nämlich die Nachkommen Jesuas und Joabs, 2812. Die Nachkommen Elams, 1254. Die Nachkommen Sattus, 945. Die Nachkommen Sakais, 760. Die Nachkommen Banis, 642. Die Nachkommen Bebais, 623. Die Nachkommen Asgats, 1222. Die Nachkommen Adonikams, 666. Die Nachkommen Bigeweis, 2056. Die Nachkommen Adins, 454. Die Nachkommen Atas von Hiskia, 98. Die Nachkommen Bezais, 323. Die Nachkommen Joras, 112. Die Nachkommen Hasums, 223. Die Leute von Gibeon, 95. Die Leute von Bethlehem, 123. Die Männer von Netopha, 56. Die Männer von Anato, 128. Die Leute von Asmavet, 42. Die Leute von Kirjat Jerim, Kafira und Berot, 743. Die Leute von Rama und Geba, 621. Die Männer von Michmas, 122. Die Männer von Betil und Egai, 223. Die Leute von Nebo, 52. Die Nachkommen Magbis, 156. Die Nachkommen des anderen Elam, 1254. Die Nachkommen Harims, 320. Die Leute von Lot, Hadid und Ono, 725. Die Leute von Jericho, 345. Die Leute von Sena, 3630. Die Priester, die Nachkommen Jedajas, vom Hause Jesuas, 973. Die Nachkommen Immers, 1052. Die Nachkommen Paschurs, 1247. Die Nachkommen Harims, 1017. Die Leviten, die Nachkommen Jesuas und Kadmils, von den Nachkommen Hodafias, 74. Die Sänger, die Nachkommen Asafs, 128. Die Torhüter, die Nachkommen Salums, die Nachkommen Atas, die Nachkommen Talmons, die Nachkommen Akubs, die Nachkommen Hatitas, die Nachkommen Sobais, zusammen 139. Die Tempeldiener, die Nachkommen Zihas, die Nachkommen Hasufas, die Nachkommen Tabbaots, die Nachkommen Keros, die Nachkommen Sihas, die Nachkommen Padons, die Nachkommen Libanas, die Nachkommen Hagabas, die Nachkommen Akubs, die Nachkommen Hagabs, die Nachkommen Salmais, die Nachkommen Hanans, die Nachkommen Giddels, die Nachkommen Gahas, die Nachkommen Reajas, die Nachkommen Rezins, die Nachkommen Nikodas, die Nachkommen Gasams, die Nachkommen Usas, die Nachkommen Paseas, die Nachkommen Beseis, die Nachkommen Asnas, die Nachkommen der Moiniter, die Nachkommen der Nefisiter, die Nachkommen Bakbuks, die Nachkommen Hakufas, die Nachkommen Hahors, die Nachkommen Barzeluts, die Nachkommen Mehidas, die Nachkommen Hasas, die Nachkommen Bakos, die Nachkommen Hatifas. Die Nachkommen der Sklaven Salomos, die Nachkommen Sotais, die Nachkommen Soferets, die Nachkommen Pudas, die Nachkommen Jailas, die Nachkommen Dakons, die Nachkommen Giddels, die Nachkommen Sephatjas, die Nachkommen Hatils, die Nachkommen des Pocheret Hatzebaim, die Nachkommen Amis, sämtliche Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos, 392. Und diese sind es, die aus Telmela, Telhasa, Cherub, Adan, immer heraufzogen, ohne dass sie ihre Familie und ihre Abstammung angeben konnten, ob sie aus Israel stammten, die Nachkommen Delayas, die Nachkommen Tobias, die Nachkommen Nikodas, 652. Und von den Nachkommen der Priester, die Nachkommen Habayas, die Nachkommen Hakos, die Nachkommen Basile, der eine von den Töchtern des Gileadeiters Barzillai geheiratet hatte und nach ihrem Namen genannt wurde. Diese suchten ihre Geschlechtsverzeichnisse, aber sie waren nicht zu finden, daher wurden sie vom Priestertum ausgeschlossen. Und der Statthalter verbot ihnen, vom Hochheiligen zu essen, bis wieder ein Priester für die Handhabung der Urim und Thummim erstehen würde. Die ganze Gemeinde betrug zusammen 42.360, umgerechnet ihre Sklaven und Sklavinnen, deren gab es 7.337 und dazu kamen 200 Sänger und Sängerinnen. Rosse hatten sie 736, Maultiere 245, Kamele 435, Esel 6720. Und einige von den Familienhäuptern spendeten, als sie zum Tempel Jahwes in Jerusalem gelangt waren. Freiwillige Gaben für den Tempel Gottes, um ihn an seiner Stätte wieder aufzurichten. Je nach ihrem Vermögen gaben sie zum Schatze für den Tempeldienst an Gold 61.000 Drachmen und an Silber 5.000 Minen, dazu 100 Priesterröcke. Und so wohnten die Priester und die Leviten und ein Teil des Volks und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener in ihren Städten.